sondern bei Terroristen, Gülenbewegung, PKK im Innern. Hi zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Mustafa. Und unser Thema heute ist die Eskalation der deutsch-türkischen Beziehungen. Nach einer Forderung des deutschen Außenministers Gabriel gab es eine Verschärfung der Reisehinweise für Privatpersonen, die in die Türkei reisen wollen. Das Auswärtige Amt hat es dann dementsprechend dann auch über die entsprechenden Portale publiziert. Laut einer Umfrage des Spiegels würden 92% der Befragten Türkei als Urlaubsziel mittlerweile meiden. Das ist jetzt eine neue Eskalation in den bilateralen Beziehungen. Das heißt, es wirkt sich dann auch auf das Tourismusgeschäft in der Türkei aus. Letztes Jahr sind noch 4 Millionen deutsche Touristen in die Türkei gereist. Es ist wohl so, dass sich dieses Jahr die Zahl drastisch reduzieren wird, aufgrund der Eskalation in den Beziehungen zwischen den Staaten und der neuen Verschärfung der Reisehinweise über das Auswärtige Amt. Das bedeutet, es wirkt sich direkt auch extrem auf die türkische Wirtschaft aus. Ausgangspunkt für die Verschärfung der Reisehinweise für Privatpersonen in die Türkei durch das deutsche Auswärtige Amt war die Verhaftung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steutner in der Türkei. Es ist immer wieder von der türkischen Regierung unter Erdogan der Vorwurf laut geworden, dass Ausländer in der Türkei verdeckt als Menschenrechtsaktivisten oder Journalisten eigentlich Spionage in der Türkei betreiben und Gruppen unterstützen, die von der türkischen Regierung als Gefährder bzw. als Terroristen eingestuft werden. Das prominenteste Beispiel in letzter Zeit war der Vorwurf der Türkei gegenüber mehreren deutschen Firmen, darunter auch BASF und Daimler-Benz, dass diese Firmen Terrorismus unterstützen würden. Die türkische Regierung hat an das deutsche BKA eine Liste gesendet zwecks Überprüfung möglicher Verbindungen dieser deutschen Unternehmen, die in der Türkei tätig sind und dort auch Standorte haben und im Außenhandel mit der Türkei auch schwer beschäftigt sind. Ob damit unter vielleicht dann auch tatsächlich Verbindungen bestehen zu Organisationen, die von der Türkei als terroristisch eingestuft werden. Diese Liste ist dann in die deutschen Medien durchgesickert und dann haben auch die politischen Sprecher der Türkei zurückgerudert und gesagt, das ist alles eine Erfindung der deutschen Medien. Als Reaktion hierauf ereignete sich nicht nur die Verschärfung der Reisehinweise für Privatpersonen in der Türkei, sondern es gab dann auch Auswirkungen auf die Zukunft des Außenhandels zwischen beiden Ländern. So droht nun zum Beispiel die deutsche Regierung nun damit, deutschen Unternehmen, die in der Türkei investieren wollen, keine Staatsbürgschaften zu geben. Staatsbürgschaften sind teilweise auch für Unternehmen, die expandieren und im Außenhandel tätig sind, notwendig, um gegenüber Privatkapital und Banken eine gewisse Sicherheit über öffentliche Mittel zu verfügen, falls mitunter ein Problem bei Rückzahlungen an Privatunternehmen von geliehenen Geldmitteln entsteht, sodass dann diese Expansion bzw. das Fortschreiten des deutschen Außenhandels durch diese Staatsbürgschaften sozusagen weiter gewährleistet wird. Erdogan sagte dazu wörtlich: Wenn Sie glauben, die Türkei mit Drohung über Handelssperren zu verängstigen, müssen Sie in Kauf nehmen, selbst einen viel höheren Preis zu bezahlen. Zu den Warnungen der Bundesregierung sagt er ebenfalls Folgendes: Was sagen Sie? Passt auf, wir werden nicht mehr bei euch investieren, die deutschen Firmen werden sich zurückziehen. Aber wenn ihr uns droht, irrt ihr euch, denn ihr werdet es sein, die verliert. Zum Außenhandel gibt es dann noch einen weiteren Aspekt, der für die Türkei bedrohlich werden könnte. Es war ursprünglich geplant, die Zollunion zwischen der Europäischen Union und der Türkei auszuweiten und somit auch den Außenhandel zwischen den beiden, also zwischen der Türkei und allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu vertiefen bzw. neue Impulse geben zu können. Nun spricht sich die deutsche Bundesregierung gegen eine solche Ausweitung der Zollunion mit der Türkei aus. Hierbei erfährt die deutsche Bundesregierung auch Unterstützung von der österreichischen Regierung. Bezüglich der Ausweitung der Zollunion der Europäischen Union mit der Türkei sagte der Bundeskanzler Österreichs, Christian Kern, dass es nur dann möglich sei, wenn die Türkei harte rechtsstaatliche Bedingungen erfüllt. Die Türkei feuert aber auch selbst gegen Deutschland. So wird Merkel zum Beispiel mit Hitler verglichen. Und bezüglich der ganzen Vorwürfe von Deutschland aus sagte Erdogan Folgendes: Die, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg die gnadenlosesten, blutigsten und teuflischsten Massaker verübt haben, sollten uns keine Lektion in Menschlichkeit erteilen. Gut, Mustafa, die ganze Sache, die ganze Beziehungskiste in Deutschland-Türkei, die ist jetzt zwar nicht von heute. Wie siehst du das Ganze sich entwickeln? Wird es irgendwann mal eine Einigung, einen Frieden geben oder was müsste da passieren? Es ist so, dass es schon seit einigen Jahren eskaliert. Das heißt, es schon seit einigen Jahren gibt es immer wieder solche Momente stärkster Spannungen zwischen beiden Ländern, in den Beziehungen beider Länder. Und dass es gibt dann immer wieder dann auch diese harten Kritiken von Erdogan, immer wieder Bezug nehmend auf die deutsche Vergangenheit. Es gab dann auch immer wieder den Vorwurf von Erdogan, das macht er auch oft, alles, was ihn nicht behagt, in Bezug auch in der Innenpolitik, aber auch in der Außenpolitik, setzt er in Verbindung mit Terrorismus. Das heißt also, Person, Deutschland beschütze Terroristen. Deutschland verlangt dann auch die Ausweisung dann von, oder beziehungsweise die Auslieferung von Gülen-Anhängern in Deutschland, was Deutschland ja bisher nicht getan hat, weil die Gülen-Bewegung hier in Deutschland nicht oder noch nicht als Terrororganisation gilt. Das heißt, er sieht immer wieder eine Art Komplott, also Erdogan in diesem Fall, er sieht immer wieder eine Art Komplott auswärtiger Mächte, die mit seinen politischen Gegnern vor Ort, die er immer wieder als Terroristen bezeichnet, um die Türkei, Zitat, zu spalten, beziehungsweise seine Regierung zu stürzen. Mit diesem Kulminationspunkt im Putsch, der letztes Jahr 2016 stattfand, wo er auch immer wieder auch sagte, es sind auswärtige Agenten mitbeteiligt gewesen und Gülen-Bewegung sowie andere Anti-Regierungsgruppen und Terroristen. Ich sehe so momentan keine Möglichkeit der Entspannung der Beziehung und ich denke, dass Erdogan ganz gezielt diesen Eskalationskurs fährt, denn es hat ihn auch enorm viele Pluspunkte gebracht, beim Ausgang des Referendums zur Ausweitung der präsidialen Befugnisse im Rahmen der Verfassungsreform. Ja gut, aber ich meine, es wird ja irgendwann, wenn sich Sachen zuspitzen, wird das Ganze sich irgendwann in einem Knall entladen. Und das Problem ist halt, wer darunter leidet, ist momentan die Zivilbevölkerung. Denn ich meine, guck mal, Türkei ist ja ein Tourismusland. Tourismus ist super wichtig für die Türkei. Dieser verschärfte Reisehinweis turnt die meisten Deutschen davon ab, hinzufahren. Auch letztes Jahr war es schon schwierig aufgrund der vielen Anschläge. Oder letztes und vorletztes Jahr. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und so, dass da 5-Sterne-Hotels für eine Woche oder für 2 Wochen für 200, 300 Euro angeboten wurden, nur um dann halt irgendwie dieses ganze Geschäft aufrechtzuerhalten. Jetzt, wenn wir jetzt der Spiegel-Umfrage glauben, bei 92%, die keinen Bock haben, Urlaub in der Türkei zu machen. Und ich glaube, Deutschland ist eines der wichtigsten Touristenländer für die Türkei. Es wird alles darunter leiden. Also, oder wie siehst du das? Es ist erstaunlich, wie schlecht gewählt die Momente, die Erdogan zur Eskalation von bilateralen Beziehungen wählt, gewählt sind in Bezug auch auf Auswirkungen der Tourismusbranche in der Türkei. Ja, Moment. Aber es ist ja nicht so, als ob er geplant hätte, dass wenn diese Person inhaftiert wird, dann kommt von Deutschland das und das. Also es kann sein, dass es jetzt nicht beabsichtigt war. Es ist nur so, wahrscheinlich ist es vielleicht eher Pech für die Tourismusbranche der Türkei, dass sich solche Ereignisse immer in der Hauptsaison, in der Sommersaison oder kurz davor ereignen, die für die Tourismusbranche so wichtig ist im Mittelmeerraum. Und das Gleiche geschah auch bei der Eskalation zu den Beziehungen mit Russland, als diese russischen Kampfflugzeuge abgeschossen worden sind und die Touristenzahlen aus Russland auch eingebrochen sind, die auch eine der 2, 3 wichtigsten Touristengruppen oder Kontingente in der Türkei als Urlaubsziel darstellen. Nun wiederholt sich das dann auch jetzt mit deutschen Touristen. Es erholt sich sehr langsam wieder der Tourismus aus Russland durch eine etwas verbesserten Beziehung zu Russland nach der extremen Eskalation, die sich durch den Abschuss der beiden russischen Kampfjets letztes Jahr ergeben hat und türkische Luftabwehr. Jetzt wiederholt sich das wieder mit Deutschland und es ist immer die türkische Tourismusbranche, die darunter extrem leidet. Ich gebe dir insofern dann auch recht, dass man unterscheiden muss zwischen Erdogan und der Türkei als Nation. Erdogan ist nicht der Türkei, auch wenn er sich dafür hält. Es wird dann sicherlich auch eine Türkei nach Erdogan geben. Aber solange diese Regierung, diese AKP-Regierung unter der Führung von Erdogan tatsächlich das Land regiert, sehe ich keine Möglichkeit der Entschärfung. der Beziehungen der Türkei zur Europäischen Union und der ganzen Konflikte, die immer wieder auftreten unter seiner Regierung mit der Europäischen Union oder einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wie Deutschland, Österreich oder Niederlande. Ich denke, dass er diese Schiene weiterführen wird, weil es innenpolitisch nützlich ist, sozusagen sich als der starke Mann zu präsentieren, der die türkischen Interessen gegen alle vermeintlichen Widrigkeiten, die er zum Teil selbst herbeiführt, tatsächlich in Anführungsstrichen erfolgreich zu leiten. Es hängt alles davon ab, und das ist das Ironische, wenn es der Türkei wirtschaftlich gut geht, profitiert er. Und wenn es der Türkei wirtschaftlich schlecht gehen sollte, zum Teil auch als Konsequenz seiner Außen- und Innenpolitik, kann er immer noch darauf hinweisen, dass die Konsequenzen einer wirtschaftlichen Verschlechterung daraus resultieren, dass es diese Komplottvereinigung gibt, auswärtiger Mächte, die der Türkei schaden wollen. Und er kann dann auch in seiner, das macht er jetzt eigentlich konstant, in seiner Rhetorik immer darauf hinweisen, dass die Schuld nicht bei ihm oder seiner Regierung läge und seiner Wirtschafts- oder Innenpolitik, sondern bei Terroristen, Gülen-Bewegung, PKK im Innern, beziehungsweise diese Türken- oder Türkei-feindlichen Regierungen, in Anführungsstrichen, in Ländern wie Deutschland. Aber gleichzeitig gibt es immer noch weiterhin Verhandlungen zum EU-Beitritt. Und ich meine, wie lange laufen die jetzt schon? 10, 15 Jahre? Ich meine, und es hat sich ja bisher nichts getan. Ja, also die Türkei, die Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union, damals schon, als der Antrag gestellt wurde durch Türkei, war es ja noch Europäische Gemeinschaft, läuft schon seit Jahrzehnten. Das heißt also, ich kann verstehen, dass viele Türken kritisieren, dass Europa die Türkei hinhält und zwischenzeitlich dann auch zum Teil Staaten kurzfristig aufgenommen wurden, die wenige Jahre bevor sie in die EU aufgenommen wurden, tatsächlich dann auch unter kommunistischen Regimen herrschten und wirtschaftlich relativ instabil waren. Das heißt, ich kann dann auch verstehen, dass viele, auch moderate Türken, diese Kritik äußern. Es ist richtig, dass die deutsche Regierung und generell alle Regierungen der Europäischen Union nach wie vor daran Interesse haben, diese Beitrittsverhandlungen fortzuführen. Ich denke aber, dass unter der Regierung von Erdogan und seiner Innen- und Außenpolitik es wohl definitiv keine Aussicht geben wird, dass die Türkei tatsächlich mit ihm als Präsidenten EU-Mitglied werden wird. Okay, und was glaubst du, wie das Ganze jetzt sich weiterentwickeln wird in der Türkei? Ich meine, wird Erdogan einfach weiter Präsident bleiben, bis er nicht mehr geistig oder körperlich regierungsfähig ist? Und danach gibt es dann ein neues Kapitel? Oder wird es irgendwann passieren, dass es durch demokratische Wahlen tatsächlich einen Regierungswechsel gibt? Das hängt davon ab, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Das, wovon Erdogan am meisten profitiert, ist, dass inzwischen es vielen Türken bedeutend besser geht, als noch vor 10, 15 Jahren wirtschaftlich. Die Türkei ist enorm gewachsen wirtschaftlich. Das wird ihm auch zugute gehalten. Er wird dann auch verantwortlich gemacht für diese erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Das heißt, sollte die Wirtschaft einbrechen, wird es sicherlich für ihn komplizierter. Personen, die jetzt nicht aus rein ideologisch, religiösen oder politischen Gründen seine Anhänger sind, sondern nur ihm wählen aufgrund des Wirtschaftswachstums und eines neuen Wohlstands, werden sicherlich auch ihre Wahlentscheidungen ändern oder höchstwahrscheinlich, wenn tatsächlich dieser ausschlaggebende Faktor für diese Wählergruppe nicht mehr vertreten oder vorhanden sein sollte, nämlich das wirtschaftliche private Wohlergehen. Aber was glaubt ihr? Denkt ihr, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei in nächster Zeit sich wieder beruhigen werden? Oder glaubt ihr, dass unter der Präsidentschaft von Erdogan es keine Verbesserung der Beziehungen zur Europäischen Union und auch insbesondere zu Deutschland geben wird und er weiterhin mit seiner Eskalationspolitik fortschreiten wird? Schreibt es in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert unseren Channel und klickt auf das Glöckchen, um kein Video mehr zu verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.